Ich werde dich lieben, werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Dann. Und sie fliegt dir in dein Herz. Und du wirst mich lieben, wenn du auch nicht treu bist. Doch du wirst mich lieben bis zum Tod. Und ich werde dich lieben. Und ich werde dich lieben, werd dich lieben weit über den Tod. Die Menschen werden sich lieben und vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben noch im Tod. Glaube, glaube mir. Glaube, glaube mir.